diese Rose pflück ich hier in der weiten Ferne. Liebes Mädchen, die auch dir brächt ich sie so gerne. Doch bis sie zu dir mag ziehen, viele weite Meilen, ist die Rose längst dahin, denn die Rosen eilen. Nie soll weiter sich ins Land lieb von Liebe wagen, als ich blieb in der Hand lässt die Rose tragen, oder als die Nachtigall Halme bringt zum Neste, oder als ihr süßer Schall wandert mit dem Wind.